1. Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohnans und Moses Gehilfen. 2. Die nun mein Diener Mose gestorben ist, make dich auf und sieg mit diesem ganzen Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten geben will. 3. Jeden Ort, den ihr fast betreten werden, gib ich euch, ich es Mose versprochen habe. 4. Ihr Gebiet soll sich von der Wüsten dem Libanon bis zum großen Fluss Euphrat erstrecken, das gesamte Land der Hethite umfassend, bis hin zum Mittelmeer im Westen. 5. Niemand wird dir den Leben lang widerstehen können, den ich mit Mose war, so wird ich euch mit dir sein. Ich wird dich wederverlassen noch im Stich lassen. 6. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe zu teilen, dessen Besitz ich ihren Vaten zu sichert habe. 7. Eine sehr stark und acti sorgfältig darauf, genau nach dem gesamten Gesetz zu handeln, das mein Diener Mose dir gegeben hat. Weiche devon weder nach rechts noch nach links ab, damit du bei allem, was du unternimmst, erfolgreich bist. 8. Du sollst standig über dieses Gesetzbuch sprechen und tagen nach darüber nachdenken, damit du darauf actest, als zu befolgen, was darin geschrieben steht. Dann wirst du bei deinen Unternehmungen erfolgreich sein und klug handeln. 9. Habe ich dir nicht befohlen, sei stark und mutig? Habe kein Angst und sei nicht entmutigt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. 10. Daraufhin gab Josua den Beinten des Volks dessen Befehl. 11. Get durch das Lager und befehlt dem Volk, macht euren Proviant Beret, den in drei Tagen wordet den Jordan überqueren das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, euer Gott, euch Besitz geben will. 12. Zu den Reubeniten, Gadetern und dem halben Stamm Manner sagt Josua Jedoch. 13. Erinnert euch daran, was Mose, der Diener des Herrn, euch befohlen hat, als sagt, der Herr, euer Gott, hat euch hierher gebracht und euch dieses Land gegeben. 14. Ihr Frauen, Kinder und euer wie sollen in dem Land bleiben, das Mose euch jenseits des Jordan zu gewiesen hat. Aber, al kampfarigen Männer, sollt bewaffnet vor euren Brüdern herzigen und ihnen helfen. 15. Bis der Herr euch ihr Brüder, genau wie euch, hierher gebracht hat und euch sie das Land, das der Herr, Gott, ihnen geben will, erobert haben. Danach dürft in euer eigenes Land zurückkehren und es in Besitz nehmen, denn Mose, der Diener des Herrn, hat es euch jenseits des Jordans im Osten zu gewiesen. 16. Daraufhin antworteten sie Josua, als, was du uns befehlst, wer denn wir tun, und wohin du uns schickst, wer denn wir gehen. 17. Why were Mose in allem gehorcht haben, so wollen wir auch dir gehorchen, voraus gesetzt, der Herr, dein Gott, ist mit dir, womit Mose war. 18. Jeder, der deinem Befehl zu weiter handelt und deinen Anweisungen nicht gehorcht, in allem, was du uns gebietest, soll getötet werden. Sei stark und mutig.